Die Olympiamannschaft der TIV Jaka startete am 26. Juli zur Teilnahme an den 31. Olympischen Spielen in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro mit einer Maschine von Pyongyang.